der Fall ist der Bass wieder im Arsch, weil wir gerade da das Kabel draufnimmt. Der Bass ist kaputt. Ich kann nicht mehr.